Der Kontrolleur. Ein Hörspiel von Werner Wilk. Brauchen Sie morgen die Manege, Roberto? Nein. Wozu, frage ich Sie, Hammermann, sollte ein Artist der Weltklasse die Manege benötigen? Drüben im Park ist ein Kinderspielplatz. Schweigen Sie, Marty. Sehr wohl. Der Clown schweigt. Roberto, ich will versuchen, soll ich nicht eine Stunde vorsehen? Nein. Sie brauchen die Morgenarbeit, Senor Roberto. Die Direktion macht sich große Sorgen um Sie, Senor Roberto. Es gab Zeiten, da war die Manege für mich, für uns alle frei. Da war es nicht nötig, vorher anzufragen, eine Stunde vorzusehen oder zu versuchen, Sie vorzusehen. Danke, Herr Hammermann. Unsere Tage sind ja ohnehin gezählt. Sie wissen, Roberto, dass die Zustände im Zirkus... Oh ja, sogar die Pferde wissen es, die Löwen, die Eisbären. Unterbrechen Sie mich nicht, Marty. Lassen Sie mich mit Roberto reden. Vernünftig reden. Bitte. Auch Sie geht das an, Marty. Es herrscht eine Stimmung, die sehr nach Aufsässigkeit riecht. Nach Rebellion, nach Meuterei. Große Worte, Herr Mammann. Wie sollen Artisten meutern? Können Sie sich das vorstellen? Oh, Donald Rensch, sobald er in den Sattel steigt, ist er aufsässig. Die Direktion hat eine gute Nase. Der Direktor wird nicht gestatten, was sich hier abspielt. Bravo! Beispielsweise, dass Mademoiselle Chamus so liebevolle Ermunterungen... Es hat keinen Zweck, Marty, wenn Sie nicht den Mund halten. Hören Sie zu, Herr Mammann. Ist doch ganz einfach. Die Neumann Brothers und alle die anderen, die Sensationen, die mit Feuer, Blut und Genickbrüchen arbeiten, die brauchen die Manege. Das wissen Sie doch. Die Manege ist nicht frei für uns. Bald werden wir, wenn wir das Wohlwollen der Direktion behalten, Plakate kleben für die epochalen Attraktionen, die hier vorgeführt werden. Was soll also Ihre Frage? Nehmen wir es doch nicht so tragisch. Wenn Sie in die Manege gehen, Roberto, wenn Sie Ihre Proben wieder aufnehmen, sehen Sie, der Direktor verspricht sich davon eine gute, eine beruhigende Wirkung. Der Direktor meint, dass ein vernünftiger Mann den anderen ein Vorbild... Nein, ich nicht. Fragen Sie Mr. Ranch, seine Santuzza springt die Kapriole nicht mehr, weil sie morgens nicht vorgeritten wird. Oder fragen Sie Monsieur Perrier, unseren Jongleur. Überlegen Sie es sich doch. Ich habe es mir überlegt, zum Teufel. Gut, Senor Roberto. Ich nehme es zur Kenntnis. Sie brauchen sich aber nicht zu wundern. Nein, ich wundere mich nicht. Ich verspreche Ihnen, dass ich mich nicht wundern werde. Adio, großer Hammer, kleiner Mann. Es ist mir unbegreiflich. Was fehlt denn noch? Vielleicht will der Alte einlenken. Nein. Er will Ruhe haben, bis unsere Verträge... bis er uns loswerden kann. Das ist alles. Du meinst... Ja, das meine ich. Ferrier hat gestern zweimal gepatzt. Ich kenne ihn seit 15 Jahren. Und Abend für Abend war er zuverlässig wie ein Baum. Ja, alle werden schlechter. Dem einen fehlen die Probenstunden, dem anderen genügt es schon zu wissen, dass es aufs Ende zugeht. Wie sollen wir gut sein? Gewiss. Und die Chamus ist auch keine richtige Partnerin mehr. Sie steht neben ihm, als langweile sie sich. Man kann sich nicht zerreißen. Sie hat sich für die anderen entschieden. Für den Fortschritt. Sag das nochmal, Roberto. Was? Sag nochmal, Fortschritt. Du sagst es fast, als glaubtest du daran. Es ist doch sinnlos, die Augen zu schließen. Mademoiselle Chamus ist zum Häschen, zum Kätzchen, zum Mäuschen des allgewaltigen Herrn Direktors avanciert. Ist das Fortschritt? Ich denke, das gab es oft genug. Und der Wunsch des Erhabenen hat sie eben zu jenen anderen beordert, die Sensationen liefern. Ist das so neu? Du bist wirklich ein Narr, Marty. Oder glaubst du etwa an die Notwendigkeit dieser Pseudo-Artisten, dieser Todesfahrer und Feuerspringer? Sieh mal, Perrier ist großartig. Er jongliert mit 9 Bällen. Er macht etwas ganz Zauberhaftes mit seinen Bällen. Er ist vollendet. Gut, gewiss. Aber nun muss es doch weitergehen. 12 Bälle oder 20 oder was weiß ich. Etwas Einmaliges jedenfalls, etwas Unerreichtes. Die Sensation! Wenn die Leute ihn immer nur so sehen, wie er jetzt ist, und wie er vor 5 Jahren schon war, dann werden sie ihm eines Tages auspfeifen. Ich stehe auf dem Schlappseil und mache meine Sprünge. Meine Saltos rückwärts, vorwärts. Gut, ja, schön. Aber das ist doch auf die Dauer nicht genug. Ich müsste den Doppelsalto üben. Findest du nicht? Nun, was sollte ich, der Clown, üben? Seit Jahrhunderten sind wir da, gut oder schlecht. Soll ich mir zum Spaß nun die Knochen brechen lassen, bloß dem Fortschritt zu gefallen? Hier kommt schon noch der Clowns wegen in den Zirkus. Das eben, glaube ich, weiß man nicht. Weshalb kommen die Leute zu uns? Das weiß niemand. Des Spiels wegen? Wie? Der Schönheit wegen? Der Kunst wegen? Sie kommen, um Perrier zu sehen, um Rentsch oder Hansen zu sehen und meinetwegen auch mich zu sehen. Hömbösch, der Zauberer, lockt sie her. Hansen mit seinen Löwen und Tigern, die Nummer der Brüder Elsen am Tapez. So ist das. Gut. Aber da sind jetzt die Sensationen. Und die sind stärker. Die werden zum Magneten. Zwei Sensationen im Programm und Perrier und wir anderen sind zweitrangig. Vier, fünf Sensationen, wir zählen überhaupt nicht mehr mit. Machen wir uns doch nichts vor. Warum gehst du denn nicht in die Manege? Warum übst du nicht den Doppelsalto? Marti, du Kindskopf. Weil das keine Sensation mehr werden kann. Ich müsste das in 10 Meter Höhe machen, vorher ein paar Mal herunterfallen. Dann vielleicht. Und ich kann doch nicht die anderen im Stich lassen. Wenn das wahr ist, Roberto, dass die Leute nur Sensationen sehen wollen, womöglich Blut und gebrochene Hälse, das ist das Verderben, Roberto. Das Ende. Der Untergang. Sicher. Da sind wir uns einig. Aber sehen wir dem Untergang mit Gelassenheit entgegen. Ja, herein, nur herein. Ach, Sie sind's, Perrier. Bitte, bitte. War Hammermann bei Ihnen? Stimmt das? Ja. Und was wollte er? Ein Schachproblem. Sagen wir, ein Springer-Endspiel. Interessiert sich Hammermann neuerdings für Schach? Scheint so. Und warum auch nicht? Sie wollen es mir nicht sagen, Roberto. Doch. Er bot mir die Manege an. Ja, und wann werden Sie... Ich habe es abgelehnt. Ja, natürlich. Das heißt, Sie hätten annehmen sollen, Roberto. Warum? Weil wir uns ins Unrecht setzen. Wir sind ohnehin im Unrecht, Perrier. Die Schwächeren sind im Unrecht, immer. Und das ist nun mal so. Die Schwächeren? Und Sie leugnen, dass die Entwicklung uns Unrecht gibt? Wir sind die Schwächeren, weil wir im Unrecht sind. Und wir sind im Unrecht, weil wir die Schwächeren sind. Das ist eine gefährliche Ansicht, Roberto. Ich bin gar nicht Ihrer Meinung. Die Entwicklung sind wir. Der Zirkus fällt, wenn wir ihn fallen lassen. Und er bleibt, wenn wir ihn halten. Bravissimo! Das ist dein Wort. Und wie? Wie sollen wir ihn halten? Das ist doch die pure Träumerei, Perrier. Wie wollen Sie aufhalten, was da auf uns zukommt? Hören Sie, Roberto. Es ist nötig, sich zu wehren. Wir müssen uns wehren. Jeder Abend in der Manege heißt, dass wir uns wehren. Das wissen Sie selber ja genauso wie ich. Es handelt sich nicht um das Schicksal, um etwas Unabwendbares. Es handelt sich um die Machenschaften des Direktors. Es handelt sich um geschäftliche Überlegungen, um Spekulationen des Direktors. Aber lassen Sie mich sprechen. Wir haben beschlossen, mit ihm zu reden, ihm in aller Deutlichkeit klarzumachen, um was es geht. Wir sind angemeldet. Morgen wird er eine Abordnung von uns empfangen. Morgen Nachmittag. Hansen wird gehen. Und wir dachten auch Sie und Marti. Nein, ich nicht. Ja, ich kann mich nicht gut beteiligen, das werden Sie verstehen. Mademoiselle Chamuille. Ja, aber Sie, Roberto. Nachdem Sie mich eben erst... Wir brauchen eine Stimme, auf die ihr hört. Sie muss nicht laut sein, sie muss überzeugen. Aber ich... Viel lieber würde ich immer im Schachbrett matt setzen. Roberto, was zu sagen ist, wissen Sie besser als irgendein anderer. Also gut. Ich gehe mit. Und du, Matti? Ich nicht. Nehm doch einen vom technischen Personal. Ja, keine Ausflüchte, Matti. Du gehst mit und basta. Mit meinem Gesicht? Ich hätte ein paar Lacher und alles wäre verdorben. Aber nicht als Clown natürlich, sondern als Mann. Nein, ich gehe nicht mit. Und zwar als Mann. Jawohl. Es geht um den Zirkus. Um uns. Kennt ihr den Tell? Den Wilhelm? Den Guglielmo Tell? Lugano, am Ende der Riva? Der ging nicht mit auf den Rüttli, wie man weiß. Und warum? Er musste tun, was zu ihm passte. Allein. Ich muss tun, was zu mir passt. Auch allein. Willst du etwa schießen? Auf unseren Landvogt? Ich habe schon. Ich würde euch nur das Konzept verderben. Glaubt ihr? Ach was, Narrenpossel. Ich gehe nicht mit und dabei bleib's. Bedauere, meine Lieben. Aber einen Tipp will ich dir geben, Roberto. Hast du gehört, was da geflüstert wird in den Ställen, in der Kantine, hinter der vorgehaltenen Hand? Geflüstert? Was denn? Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Nicht? Ihr müsst mal herumgehen unter den Leuten. Müsst euch mal umhören. Also was wird geflüstert? Es ist ein Brief angekommen, heißt es. Ein Brief von der Regierung. Ja und? Was steht denn drin? Das weiß ich nicht. Man könnte den Direktor fragen, meine ich, bei der Gelegenheit. Ja, lächerlich, Marty. Ein Brief von der Regierung. Da ist ja schon dabei. Das weiß man nie. Man könnte ja fragen. Auf Wiedersehen, meine Lieben. Ich muss ein wenig an die Luft. Hier riecht's nach Pulver. Oh, Matti. So eilig? Sieh da, Mademoiselle Chamy. Pardon, da sind mir doch die Augen in die Füße gerutscht, scheint's. Wie kann ich's wieder gut machen? Sie wollten mich nicht sehen. Geben Sie's zu. Wer könnte das ernstlich wollen? Ach, gehen Sie. Komplimente gelingen Ihnen nicht. Die Zeit ist nüchtern, ohne Glanz, ohne Zauber. Wer die Schönheit schön nennt, der ist schon verdächtig. Ihr Beruf macht Sie närrisch, Matti. Seit wann halten Sie mich für schön? Seit ich Sie kenne, Mademoiselle. Aber was ist schon die Meinung eines Clowns? Die Meinung, die ein Herr Direktor hat, ist ganz was anderes. Sie sollten sich schämen, Matti. Genau das ist meine Rolle, schöne Frau. Ach, Sie sind hässlich. Sagen Sie, warum hat Roberto eigentlich abgelehnt, in der Manege zu arbeiten? Wie soll ich das wissen? Er wird's nicht nötig haben. Und die Manege ist ja auch nicht frei. Sie ist natürlich frei, wenn man sie ihm anbietet. Ach so? Ja, das ist logisch, natürlich. Aber vielleicht fragt er sich, warum man sie nicht Perrier anbot. Der brauchte sie vielleicht. Matti, wirklich, Sie sollten sich schämen. Wirklich, Mademoiselle? Dann soll mich doch gleich der große Löwe Sultan fressen. Matti, im Zirkus herrscht so eine schreckliche Stimmung. Böse, gereizt. Die neuen Kollegen werden wie Aussätzige behandelt. Kaum einer spricht mit ihnen. Offene Feindschaft, Aufruhr. Nun, die Direktion wird es den Aufrührern schon beibringen, denke ich. Was beibringen? Na, das ist schöner, kunstvoller und viel beglückender ist, dem Mr. Power, der aus der Kuppel in ein brennendes Wasserbecken springt, das Benzin anzuzünden, als dem Jongleur Perrier die Bälle zuzuwerfen. Ach, Sie sind ein Scheusal, Matti. Pardon, habe ich wieder was falsch gemacht? Oder ist es nicht so? Sollte es nicht doch, so sein? Doch, es ist so. Sehen Sie, einmal werden wir es begreifen müssen. Werden lernen müssen, das zu begreifen. Und die Direktion wird schon noch nachhelfen. Wir haben ja eine ganz dumme Auffassung vom Zirkus, nicht wahr? Ich als Clown bin der Schlimmste, der faulende Rest einer längst vergangenen Zeit. Ein Rückstand, ein übel riechendes Requisit aus den Tagen der Harmlosigkeit, der Kindlichkeit, der Unwissenheit. Wer will denn noch lachen? Erschauern wollen wir. Wir wollen verdammt noch mal was erleben. Man bringe uns Blut in die Manege und Musik dazu. Musik, die in die Knochen geht. Wir wollen dabei sein, wenn Mr. Power sich das Genick bricht. Die Direktion wird 10 Ersatzpowers in Reserve haben müssen. Hören Sie doch auf, Herrgott. Buonasera, Herrschaften. Grüß euch. Der dumme August. August, der Dumme. Was, Mädchen? Na, lasst euch nicht stören. Das war Ihr Mr. Power? Ja. Betrunken? Ein betrunkener Artist? Muss er nüchtern sein für seinen Feuersprung? Vielleicht muss er betrunken sein. Dafür. Vielleicht? Vielleicht ist es überhaupt besser, sich zu betrinken. Aber, mein Fräulein, Sie dürfen die Nerven nicht verlieren. Ein Artist darf doch die Nerven nicht verlieren. Oder hängt das etwa mit dieser anderen Sache zusammen? Mit welcher anderen Sache? Man munkelt, aber nein, was fällt mir ein, gerade mit Ihnen davon zu sprechen. Sie werden es ja längst wissen. Was soll ich wissen? Nein. Na, reden Sie, Matti. Dass ich nicht daran dachte, ich könnte mich ohrfeigen. Es ist ja auch sicher nur irgend so ein Geschwätz. Reden Sie, Matti. Nun, dass mir schon mal rausgerutscht ist, die Sache mit dem Brief, meine ich. Mit dem Brief? Mit welchem Brief? Es wird gemunkelt. Nun, Sie wissen es ja längst. Nein, nichts weiß ich, ich schwöre. Warum quälen Sie mich, Matti? Man sagt, es sei ein Brief angekommen. Von der Regierung. Und weiter? Nichts weiter. Ja, aber warum sollte nicht mal ein Brief von der Regierung kommen? Eben. Genau das frage ich mich auch. Warum nicht? Nur, man hätte nun gern gewusst, was die Regierung von uns will. Was soll ich davon wissen? Aber Sie werden vielleicht wissen, was die Regierung will. Nein, ich weiß gar nichts. Sehen Sie, so ist das mit Gerüchten, mit der Wahrheit, mit der Freundschaft, mit uns Menschen überhaupt. Was wissen wir? Wir wissen gar nichts. Wir laufen nebeneinander her und sind doch allein. Wie die Sterne am Himmel. Ganz allein in der Nacht. Es ist mir unbegreiflich, Hammermann, es ist mir unbegreiflich, wie er etwas von dem Brief durchsickern konnte. Mir auch, Herr Direktor. Ihnen auch. Ich frage Sie, wie ist das möglich? Ich weiß es nicht, Herr Direktor. Ich habe mit niemandem gesprochen. Na, ich vielleicht, wie? Herr Direktor, es ist mir überhaupt unbegreiflich, wie die Regierung dazu kommt, den Brief zu schreiben. Nun, Sie kamen dazu. Weshalb? Was haben Sie davon, wenn Sie es wissen? Vielleicht durch diese aufsässigen Leute bei uns. Unsinn, Hammermann. Glauben Sie, die Regierung mischte sich ein, bloß weil es irgendeiner unter unserem Zelt so wünscht, ist doch ausgeschlossen. Und selbst wenn es so wäre, dann hätte sich noch immer nichts geändert. Aber die Regierung hat kein Recht dazu, sich in unsere Angelegenheiten zu mischen. Recht? Natürlich hat sie kein Recht, aber sie tut es, Mann. Sie hat die Macht. Wollen Sie sich vielleicht mit der Regierung anlegen? Man muss protestieren. Ich werde protestieren, verlassen Sie sich darauf. Aber was wird es nützen? Nichts, gar nichts. Ach. Wann kommen denn diese Leute? Jetzt, jeden Augenblick. Und wer? Roberto und Hansen. Machen Sie keine Scherze, mein Lieber. Ich hörte, Roberto und Hansen, Herr Direktor. Na schön, auch gut. Und Sie meinen, man habe die Regierung von hier aus aufgehetzt? Ja. Die beiden vielleicht? So Unsinn, ich kenne doch meine Leute. Und dann meinen Sie, wir könnten uns wehren? Ja, wogegen denn? Ist doch lächerlich. Naja. So nein. Nehmen Sie doch den Text des Briefes. Routinemäßige Überprüfung wäre herauszubekommen, ob es das gibt. Gibt es natürlich, sonst stünde es ja nicht hier. Kontrollbeamter, der unerkannt mehreren Vorstellungen beiwohnen wird. Beobachtung der Qualität des Dargebotenen, der Sicherheitsvorrichtungen etc. etc. Oh, bitte, mein Herr. Willkommen. Warum nicht? Diese Mitteilung ergehe lediglich, heißt es, um uns auf mögliche Beanstandungen vorzubereiten. So steht es zu lesen. Was wollen Sie da noch protestieren, Mensch? Der kommt einfach, der Kontrollbeamte. Einer unserer Besucher in der nächsten Zeit wird ein Kontrollbeamter sein. Na bitte, soll er doch. Wir sind ein selbstständiges Unternehmen. Wir sind unabhängig. Niemand hat das Recht, uns zu kontrollieren. Ja, gewiss. Aber hindern Sie doch mal jemanden daran, in unsere Vorstellung zu kommen. Und wen? Wollen Sie Ihrerseits die Zuschauer kontrollieren? Und wie? Das ist unheimlich, wenn man denkt, dass da in den Logen und auf den Bänken einer sitzt, der nicht nur zuschaut, sondern kontrolliert. Wenn ich nur wüsste, was er bei uns finden will. Also Schluss jetzt, haben wir mal. Warten wir ab. Es gibt keine Instanz, der wir Rechenschaft schulden. Lassen Sie wen auch immer sich hier als Kontrolleur aufspielen. Ja, bitte. Uns soll das gleichgültig sein. Wir erkennen ihn einfach nicht an. Tag, meine Herren. Bitte nehmen Sie Platz. Zigarre, Zigarette, Cognac? Danke, Herr Direktor. Nichts. Also, Sie hatten den Wunsch, mit mir zu sprechen. Was gibt's denn? Finden Sie es ungewöhnlich, dass wir Sie sprechen wollen? Ja, nein, durchaus nicht. Man sollte gelegentlich... Also ohne Umschweife. Sie wissen, Herr Direktor, dass unter den Artisten, unter dem ganzen Zirkuspersonal, eine sehr gedrückte Stimmung herrscht. Zorn, Verzweiflung. Man hat uns beide gewählt, Roberto und mich, um Ihnen mitzuteilen, dass diese Stimmung jeden Augenblick in offene Empörung umschlagen kann. In Dienstverweigerung. Also eine Drohung. Eine Warnung. Und wieso? Wovor glauben Sie, mich warnen zu müssen? Herr Direktor, Sie sind ein Zirkusmann wie wir alle. Es wäre unnatürlich, wenn wir einander nicht verstehen sollten. Sie wissen doch, warum unsere Leute aufgebracht sind. Sie haben Artisten, sogenannte Artisten, engagiert, die bereit sind, ihr Leben nicht für artistische Leistungen, sondern für einen blanken Unfug, für das, was man Sensationen nennt, für etwas ganz und gar Unverantwortliches aufs Spiel zu setzen. Diesen Männern geben Sie Tag und Tag die Manege. Das heißt, Sie entziehen die Manege den richtigen Artisten, die ihre täglichen Proben brauchen. Sie haben von mir gefordert, meine Nummer auf einem hohen Schlappseil vorzuführen. Sie haben von der Sprungbretttruppe gefordert, auf einem hohen, schmalen Podest zu arbeiten. Sie wollen, dass Taroni seinen Handstandbalance auf Kugeln und Ringen oben in der Kuppel zeigt. Das alles hat doch nur den Zweck, die Gefahr zu verzehnfachen. Rensch mit seinen Pferden, Hansen mit seinen Löwen und Tigern, Hömbisch, Berger und ähnliche großen Nummern sollen verschwinden. Herr Direktor, es ist... Also jetzt hören Sie zu, Roberto. Ich habe Sie reden lassen, weil man einen Mann wie Roberto eben reden lässt. Aber Sie wenden sich an die falsche Adresse, mein Lieber. Gewiss. Ich bin ungehalten, weil ich es nicht dulden kann, dass sich irgendjemand mit Dispositionen befasst, für die ich allein verantwortlich bin. Aber Sie sehen mich auch betrübt, weil ich Ihre Sorgen verstehe, die ja mehr oder weniger meine eigenen Sorgen sind. Nur, ich kann sie nicht beheben. Ich kann das alles nicht ändern. Sie müssen sich an das Publikum wenden, das an der Kasse sein Geld lässt, von dem wir alle leben. Das Publikum will Sensationen sehen, will die Gefahr, das Spiel mit dem Leben. Die Knöchel des Todes, wenn Sie so wollen. Woher wissen Sie das? Vom Kassenrapport, Verehrter. Und von unserem Unkostenetat. Die Tiere zum Beispiel. Ihre Tiere, Hansen, und die Tiere von Range sind zu teuer. Sie fressen zu viel für das, was sie zeigen. Sie müssen verschwinden. Was sich überlebt hat, muss verschwinden, jawohl. Dressuren, Zauberer, Jongleure, Clowns, das sind keine Attraktionen mehr. Also muss man die Konsequenzen ziehen. Ich, der Direktor, der allein Verantwortliche, muss dafür sorgen, dass wir Schritt halten mit der Zeit. Die Entwicklung, meine Herren, die Entwicklung... Das ist Kapitulation vor einem Hirngespinst. Eine solche Entwicklung gibt es nicht, wenn Sie, der Direktor, sie nicht wollen. Aber Sie wollen sie, jawohl, und deshalb sind Sie nicht mehr am richtigen Platz. Sie wollen den Zirkus zerstören und wir, Herr Direktor, sind hier, um das zu verhindern. Das ist ja eine haarsträubende Behauptung, Hansen. Hören Sie sich das an. Also bitte, meine Herren, das wird hier zu mir gesagt. Sie haben es gehört. Das ist ja sinnlos, darauf einzugehen. Es ist sinnlos zu diskutieren, es hat keinen Zweck. Sie haben mir mit Arbeitsverweigerung gedroht, Hansen. Gut. Wer die Arbeit verweigert, fliegt hinaus. Auf der Stelle. Vertragsbruch. Das ist meine Antwort. Sie brechen die Verträge, Herr Direktor. Die Manege ist uns vertraglich zugesichert. So geht es doch nicht, meine Herren, bitte. Herr Direktor, unsere Leistungen sind abhängig von unseren Nerven, von unserer Konzentrationsfähigkeit, von dem Gefühl der Sicherheit. Wir müssen schlechter werden, vielleicht sogar versagen, wenn es uns daran fehlt. Können Sie uns denn nicht wenigstens sagen, wie die nächsten Wochen und Monate für den Einzelnen aussehen werden? Man hätte dann die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, eine andere Tätigkeit zu suchen. Sagen Sie denen, die Sie hierher schickten, dass niemand mit Vertragsverlängerung rechnen kann. Niemand. Es geht Ihnen also nur darum, uns loszuwerden. Es geht mir um den Zirkus! Zum Teufel! Ist denn das so schwer zu verstehen? Nein. Es geht Ihnen nicht um den Zirkus. Der Zirkus, einer der ruhmreichsten, ist am Ende. Hansen hat recht. Ging es Ihnen um den Zirkus, Herr Direktor, dann würden Sie ganz anders reden. Dann würden Sie sagen, Jungs, hört mal zu. Wir müssen dem Publikum deutlicher als bisher zeigen, was wir sind. Es weiß nicht Bescheid. Es kommt mit falschen Erwartungen. Wir müssen es ihm auch sagen, den Zeitungsleuten besonders. Es muss wissen, dass zum Beispiel Perrier zu sehen nicht nur ein hoher Genuss ist, sondern dass es so etwas kein zweites Mal gibt. Wir werden vielleicht eine Zeit lang weniger Einnahmen haben. Aber lasst euch das nicht verdrießen, Jungs. Wir bleiben bei unserer Sache, weil wir an Sie glauben. Ha. Wenn Sie so gesprochen, Herr Direktor, weiß Gott, es gäbe keine Unsicherheit, keinen Unmut, keine Empörung. Aber Sie denken leider überhaupt nicht an den Zirkus. Sie denken an Geld, an das Geschäft. Herr Gott, noch mal! Gibt es denn so viel Unvernunft? Und das von Ihnen, Roberto? Ja, das von mir. Natürlich ist mir der Zirkus eine Angelegenheit von Plus und Minus, von Soll und Haben, von Einnahmen und Ausgaben. Das kann ja gar nicht anders sein. Wozu bin ich Direktor? Wo käme ich hin, wenn ich sinkenden Einnahmen ruhig zusehen wollte? Aber Sie sinken ja gar nicht. Zeigen Sie uns doch Ihre Abrechnung. Das geht zu weit, meine Herren. So sehr sind wir einander nicht verpflichtet. Ich denke, es ist genug, es ist schon zu viel gesprochen worden. Es geht im Personal ein Gerücht um. ja, auch noch Gerüchte. Gerüchte. Der Teufel mag wissen, was noch. Gibt es einen derartigen Brief? Sagen Sie dem Personal, dass es keine Macht in der Welt gibt, die das Recht hat, mir in meine Dispositionen hineinzureden. Es gibt keine Instanz, der ich Rechenschaft schulde. Das ist mein Wort. Ist das klar? Keine Regierung, kein Kontrolleur. Niemand hat Einfluss auf mich. Niemand. Ja, damit wäre unser Auftrag erledigt. Darf ich Sie bitten, Herr Direktor, unsere Worte noch einmal ruhig zu überdenken? Ehe das geschieht, was auch Ihnen nur schaden könnte. Auf Wiedersehen. Verstehen Sie diesen Roberto Hammermann? Ja, aber ich mag ihn nicht. Oh, ich mag ihn sehr, aber ich verstehe ihn nicht. Nun gut, auch er also. Sagen Sie, wie ist das mit den Verträgen? Die Direktion verpflichtet sich, die Manege den Artisten für ihre Proben zur Verfügung zu stellen. Zeitpunkt und Dauer der Proben richten sich allerdings nach den Erfordernissen. Erfordernissen? Heißt es so? Ja. Na also. Na bitte. Wirklich? Sie waren charmant, Mademoiselle. Nein. Gar nichts war ich. Ein Bündel Angst, ein Bündel Unruhe. Ja, aber was ist denn? Ich glaube, es war einfach falsch, Perrier im Stich zu lassen. Er ist ein großer Künstler. Mit dir, ja. Aber was ist da ohne dich? Wer will sowas überhaupt noch sehen? Ich habe das Gefühl, dass ich da etwas falsch mache. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Perrier ist ein großer Künstler. Er arbeitet, als wäre gar nichts. Es ist ja auch gar nichts. Nichts weiter, als dass wir dich auch für den Feuerspringer brauchen. Nur liebes Kind. Fängt denn das nochmal von vorne an? Du musst die Nummer des Feuerspringers einleiten. Der Sprung ist zu kurz. Er muss vorbereitet, aufgebaut werden. Das geschieht durch eine schöne Frau. Ja, ich weiß. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich bin so unruhig. Und das heißt, der Kontrolleur sei in der Vorstellung. Der Kontrolleur? Welcher Kontrolleur? Irgendein Kontrolleur, sagt man. Einer von der Regierung. Ich weiß es ja nicht. Du musst es doch wissen. Nicht so laut. Ich weiß nichts. Und wenn schon, gäbe es einen Kontrolleur, gäbe es eine Regierung, die ihn herschickte. Was würde das uns schon ausmachen? Uns hat niemand da einzureden. Und wer will denn das überhaupt wissen? Wer ist Mann? Und wie kann dieser Mann einen Kontrolleur von den anderen Besuchern unterscheiden? Ich wäre neugierig zu erfahren, wer Mann ist. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Aber man zeigte auf einen Herrn dort drüben, in der ersten Reihe hinter den Logen, der Eckplatz dort an der Treppe. Es ist unheimlich, wenn man weiß, da ist einer, der immer Acht gibt, der auf alles Acht gibt, auf das allerletzte Acht gibt. Es ist Unsinn. Das ist Unsinn, sag ich dir. Erstens hat die Regierung kein Recht, einen Kontrolleur zu schicken. Und wenn sie ihn schickte, dann wüsste niemand von ihm. Aber keiner wüsste es doch, Liebling. Wie kann also der Besucher dort drüben unheimlich sein? Was ist denn das für ein Geschwätz? Das sage ich mir auch. Alles genauso. Und dennoch... Ach, Liebe, könnte ich doch auf das alles verzichten. Auf die Manege, den Flitter, Scheinwerfer, Applaus. Auf Power und Perrier. Oh, Sherry, ich wäre einverstanden. Nichts lieber als das. Aber könntest du es? Nein, du könntest es nicht. Na bitte, du könntest es nicht. Na lass nur, morgen ist alles wieder in Ordnung. Ach, Liebe. Da, sieh den Allisons zu. Die kleben doch wenigstens nicht am Boden, das ist Zirkus. Was am Boden der Manege klebt, das ist kein Zirkus. Sollten ein bisschen mehr Mut aufbringen da oben am Trapez. Ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Kitzel. Ein bisschen mehr an die Nerven gehen. Dann wäre es eine Nummer, die ich gern behielte. Ach, Monsieur Hansen. Mademoiselle? Darf ich Sie etwas fragen, Hansen? Bitte, warum nicht? Sie sind ein vernünftiger Mann, nüchtern, aufrichtig, besonnen, schon wegen der Tiere. Sagen Sie, haben auch Sie den Mann gestern Abend? Ich meine, glauben Sie, dass der Mann ein Kontrolleur... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, hoffentlich stimmt's. Hoffentlich, sagen Sie, um Gottes Willen. Ja, gewiss, es wäre doch beruhigend. Es wäre... Sie finden ihn nicht unheimlich, schrecklich, furchterregend? Nein, im Gegenteil. Wenn er ein Kontrolleur wäre. Wenn er einer wäre, das bedeutete doch wohl nur Gutes. Aber wer will das sagen? Wissen kann es niemand. Ich verstehe Sie nicht, Hansen. Ich habe Angst. Aber, Mademoiselle, wenn es einen Menschen im Zirkus gibt, der keine Angst zu haben braucht, dann sind Sie es. Man sagt, ein Kontrolleur sehe sich mehrere Vorstellungen an. Naja, da haben Sie es. Warten wir doch ruhig ab. Ich glaube nicht an den Kontrolleur. Es wäre sowas wie Gerechtigkeit, eine höhere Einsicht beinahe. Nein, nein, das gibt es nicht. Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen, Mademoiselle. Sehen Sie mich an, ich habe Frau und Kinder. Und die Zukunft ist düster genug. Wenn schon dieser Zirkus uns nicht mehr haben will. Ich kann wütend werden über das, was hier geschieht, gewiss. Aber dabei bleibe ich doch ruhig. Verliere die Nerven nicht, die Zuversicht. Wie sollte ich sonst auch arbeiten können? Haben Sie vorhin meine Probe gesehen? Nein. Ich wollte Sie auch nur fragen, aber Sie waren nicht da. Na, was hätte ich sehen sollen? Ob Sie meinen... Ich sei unsicher gewesen. Nein, ich sehe mir das nicht an. Oh, was ist das schon? Sie machen ein bisschen Mimik, wenn das Podest hochgezogen wird, wenn das Wasser in den Bottich kommt. Dann lassen Sie sich die Benzinkanne geben, gießen das Benzin auf das Wasser und zünden es an. Was heißt bei solcher Arbeit schon Unsicherheit? Also haben Sie es doch gesehen. Man hat es mir erzählt. Und das heißt, Sie halten für falsch, dass ich das mache? Genau das, Mademoiselle. Aber das ist ja Ihre Sache. Ach, Hansen, Sie können auch nur mit Raubtieren umgehen. Er ist wieder da. Wer? Er. Tatsächlich, er ist wieder da. Der Mann. Da drüben, sieh doch hin. Der Kontrolleur. Derselbe Mann? Derselbe. Unverkennbar. Das breite, weiße, unbewegliche Gesicht. Himmlischer Vater. Und sitzt auf demselben Platz. Was ist denn? Was gibt's denn da zu sehen? Der Kontrolleur. Was? Der ist wirklich... Der ist wirklich vorhanden, Schatz. Das heißt, wir haben einen Verbündeten. Einen unerwarteten Helfer, vielleicht einen großen, mächtigen, das heißt das doch. Ja, was müsste es heißen? Was sonst? Und er könnte nicht für die Direktion sein? Nein. Allein die Tatsache, dass kontrolliert wird, ist eine Maßnahme gegen die Direktion. Unfasslich. Unbegreiflich. Hättet ihr das jemals für möglich gehalten? Es ist wie ein Wunder. Aber was wird daraus werden? Weiß man das? Matti, deine Nummer ist dran, du musst hinaus. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Was meinten Sie damit, Roberto? Maßnahme gegen die Direktion? Kontrolle, Perrier. Es kommt darauf an, was wir unter Kontrolle verstehen. Was jeder von uns unter Kontrolle versteht. Man hat mir vorgeworfen, auch Sie, Perrier. Ich sei euch allen in den Rücken gefallen. Ich hätte dem Direktor in den Mund gelegt, uns die Gage zu kürzen. Man hat mich beschimpft, weil ich gegen die Arbeitsverweigerung gesprochen habe, gegen den Streik. Hören Sie gut zu, Perrier. Dem Direktor ist der Zirkus ein Unternehmen, das rentabel arbeiten muss. Vor allem rentabel. Geld bringen, ein Geschäft sein. Uns ist der Zirkus ganz etwas anderes. Die Verwirklichung eines Traumes mag sein, ein hohes Spiel, das Wagnis, Leben im Märchen, vielleicht in Glück, in Schönheit zu verwandeln. Oder doch Märchen, Glück, Schönes, Vollkommenes im Leben hineinzuholen, hineinzuziehen. Wir können doch, haben wir einmal damit begonnen, nicht aufhören. Wir können doch gar nicht streiken, Perrier. Und erst recht nicht aus Gründen, die mit Vertrag, Stellung, Einkommen zu tun haben. Die Kontrolle kann nur sinnvoll sein, wenn sie uns in dem, was wir sind, bestärkt. Fassen wir sie nicht so auf. Dann mag man streiken, mag man sich prügeln. Dann sind wir ohnehin verloren. Und kein Kontrolleur der Welt kann uns retten. Ja, gewiss, gewiss. Aber wenn der Kontrolleur nicht auch auf den Direktor... Er wird den Direktor bestimmen. Wie sollte er nicht auf den einwirken können, der an das Geld glaubt, an die Kasse? Es braucht nur bewiesen zu werden, womit das Geld kommt. Er ist nicht der Richtige, unser Direktor, Roberto. Sind Sie sicher, einen besseren zu bekommen? Er wird den Zirkus ruinieren. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Er ist unser Vertragspartner. Jeder von uns hat mit ihm einen Vertrag abgeschlossen und hat ihn damit als Direktor anerkannt. Perrier, es liegt tatsächlich an uns, was aus dem Zirkus wird. An unserer Leistung. Wir dürfen nicht streiken. Wir müssen so gut arbeiten, wie es nur jedem von uns möglich ist. Und in dem Geist, der uns einst fähig machte, das Außergewöhnliche zu erreichen. Die Zuschauer müssen es spüren. Es muss auf sie überspringen. Es wird auf sie überspringen. Sie haben es immer begriffen. Und dabei kann uns der Kontrolleur eine große Hilfe sein. Sogar dann, Perrier, wenn er gar kein Kontrolleur ist. Sie glauben nicht an den Kontrolleur? Doch. Es gibt keinen besseren Beweis für seine Existenz als den Augenschein. Dort sitzt er. Bitte. Jeder kann ihn sehen. Wer dieser Mann wirklich ist, kann uns bereits gleichgültig sein. Er ist der Kontrolleur. Wir haben ihn dazu gemacht. Und unter seiner Aufsicht werden wir es schaffen. Was ist mit Matti heute? Hören Sie doch. Er hat einen Beifall, als wäre er Grog. Es scheint kein Zweifel mehr zu bestehen, Herr Direktor. Jener Mensch ist der Kontrolleur. Ich will davon nichts wissen, Hammermann. Er sitzt wieder wie gestern an der gleichen Stelle. Von Perrier bis zu den Stallburschen und Billettverkäuferinnen ist jeder Mann überzeugt. Ich kann keine Kontrolle anerkennen. Ich kann keinen Kontrolleur anerkennen. Und folglich gibt es keinen Kontrolleur. Verstehen Sie das doch endlich? Es gibt keinen Kontrolleur, sage ich Ihnen, und damit basta. Ich will nichts mehr davon hören. Es scheint indessen, aber nichts doch... scheint! Sie sollen mich mit diesem Kerl in Ruhe lassen. Wenn Sie mich doch sprechen ließen, Herr Direktor. Etwas ganz anderes nämlich. Es scheint, dass dieser Kontrolleur... Hammermann, Schluss jetzt! Vermeiden Sie dieses Wort, wenn Sie nicht hinausfliegen wollen. Nun, ich glaube sehr zuverlässig darüber unterrichtet zu sein, dass alle Artisten bereits einig waren, nach der morgigen Vorstellung jede weitere Tätigkeit einzustellen. Heute Nachmittag in einer geheimen Zusammenkunft ist dieser Beschluss gefasst worden. Das würde bedeuten, dass übermorgen und an den darauf folgenden Tagen der Zirkus geschlossen bliebe, bis... Was sagen Sie? Es ist vereinbart worden, Herr Direktor, Ihnen morgen nach der Vorstellung davon Kenntnis zu geben. Hammermann, sind Sie verrückt? Oder bin ich es? Was sind es die anderen? Zum Teufel, das ist doch unmöglich, das ist doch ungeheuerlich. Das sind doch Artisten, Menschenskind. Das sind doch Artisten, die Verträge unterschrieben haben. Das wäre ja Vertragsbruch. Was wohl niemand mehr zu erschrecken scheint. Nach der ergebnislosen Unterredung mit Ihnen glauben die Artisten dazu berechtigt zu sein. Berechtigt, ja zum Teufel. Und ich habe wohl gar kein Recht. Wie? Mit mir kann man machen, was man will. Ich habe kein Recht, Hammermann. Keinen Schutz. Sie den Kontrolleur nicht anerkennen... Donner Wetter, lassen Sie den Kontrolleur doch aus dem Spiel. Es hat indessen den Anschein, dass durch die Anwesenheit des Herrn, der für den Kontrolleur gehalten wird, der Beschluss dieses Nachmittags bereits ins Wanken geraten ist. Es ist etwas Unbegreifliches geschehen. Die Vorstellung läuft in einem Geist, in einem Glanz, wenn ich so sagen darf, wie wir es kaum jemals erlebt haben. Wenn Sie sich selber überzeugen wollen. Nein, ich habe zu tun. Es fing damit an, dass Matti seinen Auftrittstext eigenmächtig änderte und Anekdoten über die einzelnen Nummern erzählte. Eine Art Konferenz. Schließlich rief er dem Publikum zu... Wissen Sie, was reziprok ist? Wie? Etsch, Sie wissen es nicht. Reziprok ist was Schlechtes, ist ein Bruch. Ein Bruch dazu, der auf dem Kopf steht. Sie wissen es immer noch nicht. Aber so ist es. Jawohl. Reziprok ist, wenn Sie mich hier durchteilen und mein Hinterteil für meinen Kopf halten. Wenn Sie meinen, ich sei der Direktor und der Direktor sei ein dummer August. Oh nein, zwischen uns gibt es nichts Reziprokes. Zwischen uns gibt es keinen Bruch. Ja, ihr seid wunderbar seid ihr, zum Verlieben. Hier gibt es 12 Weltklasse-Nummern zu sehen, 12 Einsen, 12 ganze stabile Zahlen, nichts Reziprokes. Und ihr seid 3000 und auch nicht reziprok. Zum Kuckuck, ihr seid doch 3000 ganze Menschen mit Stimmen und Händen und keine Zahl unter einem Bruchstrich. Na also, und nun geht's los. Zirkus, Zirkus, alles Zauberei und doppelter Boden. Welch eine wundervolle Welt! Ich werde Matti morgen vornehmen. Ich werde sehr deutlich mit ihm reden. Die Vorstellung ist großartig. Es hat den Anschein, ich sagte es schon, als schmölze unter dem Beifallssturm die ganze Streikabsicht zusammen. Artisten sind doch wie die Kinder. Vielleicht wird sie so aufgegeben. Das wäre doch eine günstige Wirkung des Kontrolleurs. Es gibt keinen Kontrolleur, Mensch! Das ist doch endlich begreifen wollen. Ich dachte mir, dass ich mit dem Herrn, mit jenem Gewissen, der dafür gilt, einmal sprechen könnte. Es ließe sich feststellen... Es gibt ihn nicht. Eins für alle Mal, es gibt ihn nicht. Ich verbiete Ihnen jede Fühlungnahme, Hammermann. Ich verbiete es, ausdrücklich. Es würde einer Anerkennung gleichkommen. Ich denke nicht daran, irgendwen als Kontrolleur anzuerkennen. Ich werde mit den Problemen, die hier auftauchen, selber fertig. Und dieser Abend gefällt mir gar nicht, damit Sie es nur wissen. Gehen Sie. Gehen Sie jetzt. Ich habe zu tun und bin für niemand zu sprechen. Für niemand. Mit Ausnahme von Mademoiselle. Gewiss, Herr Direktor. Mr. Rentsch, nicht auf der Probe? Schöner Morgen heute. Grüß Sie, Matti. Mr. Rentsch, ich habe meine Bewunderung vor Ihren Reitstiefeln auszubreiten. Womit habe ich denn den Spott verdient? Spott? Ich werde verkannt, wie immer. Sie haben gestern Abend mit Santuzza die Kapriole gesprungen. Ist das nicht wert, mit Glockenläuten gerühmt zu werden? Ja, es war herrlich gestern Abend. von der Arbeit eine Stimmung beim Publikum wie lange nicht mehr. Sogar Santuzza hat das gespürt. Ich forderte sie auf und sie sprang. Ja, wir haben das Ihnen zu danken, Matti. Mir? Aber woher? Ich werde immer nur verkannt. Dem Kontrolleur. Der Kontrolleur hat sie angefeuert. Und Perrier und Santuzza und... Ein unheimlicher Geselle. Er sitzt da wie ein Standbild, unbeweglich, unergründlich. Und doch geht von ihm eine Kraft aus. Vor Jahren erlebte ich einmal etwas Ähnliches. Eine begabte junge Kollegin, Akrobatik auf Pferden, glaubte eines Abends, sie hätte unter den Zuschauern ihren Pfarrer, den Seelenhirten ihrer Kinderjahre, entdeckt. Sie war wie elektrisiert. Sie arbeitete großartig. Auch wir anderen arbeiteten gut. Es gab einen Abend wie den gestrigen. Voll Spannung, voll Schwung. Sie gestand uns dann, dass sie ihren Eltern davongelaufen sei und nun doch habe zeigen müssen, wofür. Es stellte sich heraus, dass sie sich geirrt hatte. Aber was tat das? Es war dennoch der große Abend vor dem Pfarrer von... Was ist das? Seine Gelebhaftigkeit unter den Herrschaften, die uns ablösen werden. Na, was erwarten Sie denn von Künstlern, deren Kunst es ist, Automobile zu Schanden zu fahren? Mein Gott, Sie stehen hier und reden und da drin, es dauert eine Ewigkeit, bis einer zufasst. Ein Krankenwagen, Herr Hammermann! Dass die Leute so schnell den Kopf verlieren. Was ist passiert? Ein Krankenwagen, schnell, sollen wir schnell helfen? Es ist nichts mehr zu helfen, wenn kein Arzt kommt. Mademoiselle Chamus stand plötzlich in Flammen, brannte lichterloh. Eine Fackel. Um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Ach, weiß der Teufel. Sie muss wohl Benzin verschüttet haben auf ihr Kleid. Das brennt ja gleich wie Zunder. Keiner rührte sich. Ich lief hin und stieß sie wenigstens in den Sand. Und einer warf dann einen Teppich über sie. Aber es ist keine Zeit zu verlieren. Ein Krankenwagen! Schrecklich, Rein, schrecklich. Ach, nur keine Aufregung. Alles halb so wild, meine Herren. Sie sind's ja nicht, Power. Bloß Ihre Partnerin. Was denn? Alles schon da gewesen, Herr Herrenreiter. Hab ich auch kein Fell aus Eisen. Wie konnte das passieren? Ich reicht eben nicht bei so einem Püppchen. Zu ungeschickt, zu besorgt. Der Lack auf den Fingernägeln könnte abplatzen. Musste ja doch mal so kommen. Was hat das zu bedeuten, Matti? Eine Fackel, sagte Hansen. Brandopfer. Ein Blitz irgendwelcher Götter aus den Wolken gegen die Bosheit. Ich weiß es nicht, Mr. Rentsch. Ich weiß es am allerwenigsten. Wir sitzen herum und starren vor sich hin. Es ist, als habe eine große, feurige Hand alle Hoffnung erstickt. Als habe ein schwarzer Schatten alles Licht gelöscht. Du musst mit ihnen sprechen, Marty. Ich? Ja, du. Mir hört niemand zu. Und woher sollte ich bessere Worte nehmen? Ich spüre, ne? Sie meinen, hier sei mehr als ein Unfall geschehen. Ein Zeichen oder so etwas. Ein Ruf. Eine Warnung. Und gut. Aber wem gilt das? Uns doch nicht. Perrier kann ohne die Chamus nicht auftreten. Hm. Perrier ist eine unserer größten und schönsten Nummern. Dem Feuerspringer kann jeder assistieren. Er wird morgen schon wieder probieren. Er wird morgen vielleicht schon Perrier ersetzen. Warum eigentlich nicht? Er und ein paar andere sind doch so weit. Und das weiß man. Das ist ein klarer Fall. Nur keine Kopfhängerei jetzt. Wir müssen heute Abend auftreten, und zwar genauso wie gestern. Wir müssen das erreichen, Marty. Und nur du kannst das. So. Nur ich. Schön. Es muss wohl auch sein. Gewiss. An die Arbeit also. Andiamo. Sei tapfer, Clown, und lache. Aber zuvor muss ich dir etwas gestehen, Roberto. Gestehen? Rede keinen Unsinn. Ich bin weder Beichtvater noch Richter. Dafür ist keine Zeit. Ich bin an allem schuld, Roberto. Was denn? Was heißt Schuld? Woran bist du schuld? Was redest du? Mademoiselle Chamus war unsicher, war nervös. wegen des Kontrolleurs. Sie war in Gewissensnot wegen des Kontrolleurs. Sie hat selber davon gesprochen. Hansen weiß es. Ja, und? Was hast du damit zu tun? Es gibt keinen Kontrolleur. Den Brief der Regierung an den Direktor gibt es nicht. Es gibt einen Brief, ja, aber den habe ich geschrieben. Ein Freund beschaffte mir den gestempelten Bogen, den Umschlag, und ich schrieb den Brief. Ein Scherz eigentlich, ein halber Scherz, eine Kinderei, ein kleiner Schreck für den Direktor, sollte ihn ein wenig nachdenklich machen. So dachte ich's mir, so eine Art Apfelschuss. Ich ahnte ja nicht, dass er... Und der Kontrolleur? Es gibt ihn doch. Wir haben ihn gesehen. Ein großer Schreck für mich, Roberto. Ich habe den Kontrolleur angekündigt, weil er so nötig geworden war. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er auch erscheinen, dass er unter 3000 Menschen auch erkennbar sein würde. Ich habe lachend zugestimmt, als man mir neulich einen Mann zeigte und sagte, da, das ist der Kontrolleur. Ich erschrak und lachte. Aber ich habe sehr seltsame Empfindungen gehabt, als dieser Mann gestern Abend wieder auf dem gleichen Platz saß. Mehrere Vorstellungen hatte ich geschrieben. Ein Zufall, bestimmt. Aber es hat mich betroffen gemacht, dass es solche Zufälle gibt. Wie, sagte ich mir, ist das ein Fingerzeig, nicht auf halbem Weg stehen zu bleiben? Hast du so viel herausgefordert, dann sollte wohl auch das gelingen, was uns allen am Herzen liegt. Das große Spiel, der große Abend, die Verzauberung. Weiß man, wer der Mann ist? Nein, ich glaube nicht. Ich wollte ihn gestern ansprechen, aber ich wagte es nicht. Wie sollte ich das auch machen, ohne aufzufallen? Vermutlich ist es ein Blinder. Ein Knabe, hörte ich, begleitet ihn, führt ihn. Vielleicht ein Mann, der früher mal selber in der Manege stand, der die Stimmen hören, den Geruch, die Atmosphäre spüren will. Ein Freund jedenfalls. So also ist das. Ein blinder alter Mann, der sich ausgerechnet jetzt einfallen lässt, mehrmals in die Vorstellung zu kommen. Ich bin gar nicht überrascht, Marty. Fast habe ich so etwas vermutet. Aber was bedeutet das? Wird der gestrige Abend dadurch ausgelöscht? Ungeschehen gemacht? Es bedeutet, dass die Chamü im Krankenhaus liegt. Ich bin bereit, auch heute, auch morgen und an jedem folgenden Abend den alten Blinden als Kontrolleur zu achten, vor dem ich so arbeiten will, wie ich es nur in den Träumen fertigbrachte. Als eher nicht weniger, sondern mehr. Und die Chamü wird vielleicht sterben. Alter Freund, sei vernünftig. Hast du vergessen, wie oft du draußen standst, die Menschen zum Lachen brachtest, während wir um einen Kollegen bangten oder trauerten? Denkst du nicht daran, dass es immer ein Risiko ist, in unserer Welt zu leben? Eine Herausforderung, die jedem von uns Gefahr bringt, ein Wagnis des Schönen, des Leichten, des Verzauberten, das unser Leben unsicher, bedroht und sonderbar zufällig sein lässt. Mademoiselle Chamü hat einen Schritt in eine fremde Welt getan und ist gestürzt. Glaubst du nicht, Marty, dass wir ihrem Lebenswillen am besten helfen, wenn wir eine großartige Vorstellung geben? Wenn Perrier auftritt und Triumphe feiert? Wenn sie nicht glauben muss, dass sie alles zerstört hat? Wie soll Perrier auftreten können? Du musst es dir überlegen, Marty. Sag nicht, dass es unmöglich ist. Es muss einen Weg geben. Geh nun und sprich mit den Leuten. Soll ich es ihnen sagen? Ja. Du hast den Kontrolleur erfunden, Marty. Du hattest die Kraft, ihn zu beschwören. Ich weiß nicht, ob du die Kraft haben wirst, ihn wieder verschwinden zu lassen. Ich weiß nicht einmal, ob du deine Kraft daran wenden solltest. Du wirst es selber wissen. Noch niemals hatte ich das richtige Wort im Stich gelassen. Ich bin noch niemals so schuldbeladen gewesen. Ohne jeglichen Grund. Dein Kontrolleur hat mehr bewirkt als alle unsere Versammlungen, Beschlüsse, Forderungen und Streikdrohungen. Es hat nichts anderes bewirkt, als dass die Chamus wahrscheinlich sterben wird. Gar nichts anderes. Er hat unsere Blicke, unsere Gedanken, all unsere Sinne auf das einzige Gesetz gelenkt, das für uns gilt. Auf unsere Arbeit. Auf die Notwendigkeit unserer Arbeit. Das ist sehr viel. Geh jetzt, Marty. Heute Abend muss eine glanzvolle Vorstellung laufen. Allegro maestoso. Du wirst es schaffen. Ich muss mal ein paar Worte mit einem vernünftigen Mann reden. Sie sind doch ein vernünftiger Mann, Senor. Sie sollten wiederkommen, wenn Sie nüchtern sind, Power. Wohin geht denn das was an, hä? Ich weiß, Sie trinken Milch. Ich trinke Whisky. Mann, was seid ihr bloß für komischen Leute, ihr Artisten. Sie wollen mit mir über Fräulein Chamus sprechen? Über den Unfall? Ach was, viel Lärm um nichts. Er hat's eben nicht gekonnt. Das ist alles. Nein, nein, etwas anderes. Sie wissen doch, dass der Kontrolleur gar kein Kontrolleur ist. Woher wollen Sie das wissen? Weil ich ihn gefragt habe, gestern Abend. Er hat mir gesagt, was ist eigentlich an dem Gequatsche dran? Und da habe ich mit dem Mann gesprochen. Das ist einer von euch? Ein alter Artist, Kraftakt, Balance oder sowas. Er ist blind geworden. Und dass er hier abends sitzt, das ist reine Gefühlsduselei. Sie meinen, gerade Sie hätte er eingeweiht? Sprechen Sie doch mit ihm. Wir werden ja sehen. Ein blinder Kontrolleur. Na schön, dann erzählen Sie es doch unseren Leuten. Hab ich ja getan. Keiner glaubt's mir, weiß der Himmel. Und deshalb bin ich ja hier. Was seid ihr für Menschen, ihr Artisten? Das wollte ich Sie nämlich fragen. Nun, vielleicht Menschen, die keine Vernunft annehmen. Die an einen Kontrolleur glauben, den es gar nicht gibt, die sich gerne was vormachen. Artisten, sehen Sie, müssen verdammt viel arbeiten, ja, um auf der Höhe zu bleiben. Ja. Die können sich nicht viel Vernunft leisten, auch keine Laster. Trinken zum Beispiel. Machen Sie auf, Mensch. Keine Ausschweifung. Ja. Wir brauchen harmlose Ablenkungen, harmlose Steckenpferde. Ja, ich zum Beispiel spiele lieber Schach, als über sein oder nicht sein eines Kontrolleurs nachzugrübeln. Perrier zeichnet sehr hübsch. Marty sammelt Briefmarken, Hansen bastelt mit seinen Kindern Holzfiguren. Ach, und Bastelgeflecht. Ach, was geht doch zum Teufel allesamt! Was haben Sie für Nachrichten, Hammermann? Etwa 50% der Epidermis zeigen zumeist Verbrennungen zweiten Grades. Bedenkliche Nähe der kritischen Grenze. Das weiß ich. Was noch? Die Verunglückte ist nach wie vor bewusstlos. Das Untersuchungsergebnis lässt noch keine Schlüsse auf den Grad der Gefahr zu. Es muss angenommen werden, dass Lebensgefahr besteht. Ja, ja, ja. Sonst etwas? Sonst nichts, Herr Direktor. Sonst nicht? Sonst also nicht? Nein. Da weiß man endlich, wie das hat geschehen können. Die Kanne war bis an den Rand gefüllt, als sie ihr gereicht wurde. Sie muss Benzin auf ihr Kleid geschüttet haben. Das Kleid war aus Baumwolle. Als sie die Fackel anzündete... Ah, Mensch, das weiß ich doch alles. Als ob ich es mit angesehen hätte, so oft habe ich mir das wiederholt. Sie wird zur Vorstellung natürlich in Zukunft kein Kleid tragen, sondern ein Trikot. Sie wird überhaupt kein Trikot mehr tragen. Ja, ja, gewiss. Sie wird voraus. Ich begreife das alles nicht. Hammermann, ich begreife das nicht. Warum musste die Kanne so voll sein? Na ja, das... Ja, ich weiß, das ist die abgemessene Menge, das ist nötig. Warum musste sie aber das Benzin auf ihr Kleid schütten? Warum musste sie beim Anzünden der Fackel... Ach Gott, was für ein Unsinn, so zu fragen. Ja, ja, das weiß ich ja selber. Aber wie sollte ich denn nicht fragen? 3-4 Zufälle auf einen Haufen. Seit wann brennt denn ein Kleid gleich wie ein Strohwisch? Und warum trug sie überhaupt dieses Kleid? Das ist doch... Sie war ängstlich, scheint es. Sie war unsicher geworden. Sie soll es selber geäußert haben. Ja, nun kommen Sie mir auch noch mit dem Kontrolleur. Wie? Doch alles albern und ohne Sinn, Hammermann. Die Chamus ist doch weiß Gott kein Kind, das sie vor Gespenstern fürchtet. Kommen Sie mir nicht mit solchen Unsinn. Und selbst wenn es so wäre, wenn sie wirklich die Nerven verloren hätte, dann wurde sie fürchterlich dafür bestraft. Können Sie sich vorstellen, Hammermann, was das bedeutet? Die Hälfte der Haut voller Brandblasen? Wund? Zerstört? Ja, ja. Nein, halten Sie den Mund. Sie können es nicht. Was ahnen Sie von den Schmerzen? Und für immer entstellt, Verehrter. Brandnarben. Der halbe Körper voller Brandnarben. Eine dünne, notdürftige Pergamenthaut. Herr des Himmels, es ist unerträglich, allein der Gedanke. Ein zerstörter Mensch. Eine schöne, lebensvolle Frau und kommt entstellt, verstümmelt zurück. Wenn sie jemals zurückkommt. Hässlich, Hammermann. Voller Narben, verwandelt. Wenn sie jemals zurückkommt. Und nur, weil sie an diesen Kontrolleur glaubte und ihr die Hände zitterten. Ich wäre Ihnen dankbar, Hammermann, wenn Sie mich nicht so anstarrten. Ich bin auch nur ein Mensch, muss damit fertig werden. Das ist ja zum Teufel keine Kleinigkeit. Als man sie auf die Bahre legte, kam sie für einige Augenblicke zu sich und fragte nach Ihnen, Herr Direktor. Sie nannte mehrmals Ihren Namen, Ihren Vornamen. Ist das wahr, Hammermann? Ich stand dabei. Ich hörte es. Nun kann ich es Ihnen sagen. Sie nannte meinen Namen? Mehrmals. Und beschwörend, würde ich meinen. Sie wird wiederkommen, ja? Wenn, ich nehme an, ich hoffe es. Ich glaube, es könnte auf irgendeine Weise davon abhängen, dass sie dem Feuerspringer nicht mehr assistieren muss. So, das meinen Sie? Ja. Na bitte, sie muss nicht. Niemand muss. Es war ihr freier Wille, Hammermann. Ja, ja, gewiss. Ihr eigener freier Wille. Der sich als unheilvoll genug erwies. Dem nicht hätte nachgegeben werden dürfen. Auch kennen Sie sich so viel besser aus als ich. Ich kenne mich gar nicht aus, Herr Direktor. Wer kennt sich schon aus? Aber ich darf vermuten, dass es für Mademoiselle Chamus gut, ja, notwendig wäre. Ja. Na, reden Sie. Eine klare Linie, Herr Direktor. Ein Ja hier und ein Nein dort, wenn ich so sagen darf. Ich verstehe Sie nicht, Hammermann. Man versteht Sie nicht, Herr Direktor. Niemand versteht Sie. Das ist auch nicht verwunderlich. Niemand kennt die Hintergründe, die Verpflichtungen. Nein, bitte, Herr Direktor, ich will nur sagen, dass jetzt wohl eine ganz klare Stellungnahme, ich meine beispielsweise der Polizei gegenüber. Es wäre sonst möglich... Der Polizei? Was hat die Polizei damit... Sie könnte klären wollen, ob hier tatsächlich ein Unfall oder vielleicht irgendwelche Schuld... So. Aha. Man weiß also in der Stadt davon. Eben. Man weiß. Die Abendblätter... Was? Na was denn, Hammermann? Was schreiben die Abendblätter? Unfreundliches, Herr Direktor. Sehr unfreundliches. Hier zum Beispiel. Na, lesen Sie. Na ja, bitte lesen Sie schon. Bei der heutigen Probenarbeit im hiesigen Zirkus ist die Artistin Chamus verunglückt. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand ist besorgniserregend. Der Unfall steht im Zusammenhang mit Plänen der Direktion, aus dem Zirkus eine Attraktionenschau unter dem Titel Schlager und Sensationen zu machen. Pläne, die in der letzten Zeit bekannt wurden und in der Öffentlichkeit auf recht geteilte Meinungen stießen. Geteilte Meinungen? Ne? Unsinn. Zeichen der Zeit, Hammermann. Was verstehen die schon davon? Na und das andere Blatt? Kann eine Artistin verbrennen? Jawohl, sie kann. Das bewies heute ein Unfall in dem großen Zirkus unserer Stadt. Die Artistin Chamu, Partnerin des großartigen Jongleurs Perrier, erlitt lebensgefährliche Brandwunden. Wir fragen, wie war das möglich? Leider konnten wir die Direktion nicht erreichen, hörten aber, dass Fräulein Chamu an einer der sogenannten Sensationsnummern beteiligt war, die im Zirkus zurzeit vorbereitet werden. Es soll geplant sein, das jetzige Programm durch eine Reihe von Feuersprüngen, Todesfahrten und anderen lebensgefährlichen Darbietungen zu ersetzen. Wir werden auf diese Pläne und ihre Hintergründe noch näher eingehen, da sie in weiten Kreisen der Bevölkerung Befremden und Widerspruch hervorzurufen scheinen. So, sieh einer an. Befremden und Widerspruch, was für kluge Kinder. Sie haben mit den Reportern nicht gesprochen? Nein, die Telefonistin war angewiesen. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen. Man hätte vielleicht doch, naja, das ist nicht mehr zu ändern. Aus, vorbei. Sagen Sie, Hammermann. Herr Direktor. Sie meinen, die Polizei könnte sich darum kümmern? Ich halte es für möglich. Und also auch der Kontrolleur? Das ist wahrscheinlich. Na schön, ja, bitte sehr. Bitte, mir kann es recht sein. Das hat doch nur Formale. Ich meine, das hat doch nichts zu bedeuten, Hammermann, oder? Das hat nichts zu bedeuten, Herr Direktor. Na gut, warten wir also ab. Was ist mit der heutigen Vorstellung? Sie wird pünktlich in 35 Minuten beginnen. Der Zirkus ist bereits ausverkauft. Was mit Perrier ist, will ich wissen. Wer wird für Perrier einspringen? Oder lassen Sie diese so gepriesene Star- und Spitzennummer einfach ausfallen? Perrier wird auftreten. Er wird nicht auftreten. Wie soll er denn auftreten? Wenn Sie irgendetwas bewirkt haben, die Wunden und Schmerzen der Chamu, dann wenigstens das. Perrier wird auftreten. Er ist vertraglich dazu verpflichtet und berechtigt. Marty wird ihm assistieren. Marty? Auf keinen Fall. Das ist eine Improvisation, die durch den Unfall entschuldigt wird. Die Zuschauer werden das verstehen. Hammermann, Sie werden... Da ist nichts mehr zu machen, Herr Direktor. Hammermann! Also gut, gehen Sie. Die schöne Chamu durch den Clown ersetzt. Perrier in einer Clown-Nummer. Naja, gut. Ist vielleicht... sagen Sie, Hammermann... Bitte? Sie sind, scheint mir, der Meinung, die Zeitungen hätten recht. Zumindest nicht ganz unrecht. Vor zwei Tagen, noch gestern. Noch. Nein, Hammermann, nein. Es wäre ein Experiment gewesen. Wir hätten es eben versucht. Heute ist es anders. Heute heißt es so oder so. Heute heißt es sich entscheiden. Ich habe mich entschieden. Zum Teufel, ich bin Verpflichtungen eingegangen mit den Musikern, mit den Agenten, mit Powers. Nicht unbedingt bindende. Die sehen ja nicht über die eigene Nase hinaus, diese Zeitungsschreiber. Ich habe mich entschieden, verstanden? Und ich werde mich wehren gegen diese sogenannte öffentliche Meinung. Gewiss, Herr Direktor. Aber darf ich in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, Mademoiselle Chamu wird das wohl kaum ein Trost sein. Mein Name ist Heller, Polizeiinspektor. Sie sind der Direktor? Mhm. Ich gratuliere Ihnen, Herr Direktor. Kann mich nicht entsinnen, jemals einen solchen Abend erlebt zu haben. Was Sie für den Zirkus tun, ist ohne Beispiel. Man wird Ihnen eines Tages ein Denkmal setzen. Und was will die Polizei bei uns? Was kann ich für Sie tun? Ach, das ist nicht der Rede wert. Eine Formsache. Heute Vormittag trug sich hier ein bedauerlicher Unfall zu. Ein wenig recherchieren, wissen Sie. Nachforschen, sonst nichts. Sie zweifeln an dem Unfall. Sie vermuten... Es ist unsere Pflicht, Zweifel zu haben, Vermutungen. Aber seien Sie unbesorgt. Ich habe mich hier schon ein paar Stunden herumgetrieben, das Personal befragt und so weiter. Es war ein Unfall. Unglückliches Zusammentreffen von Umständen und Zufällen, womit dann das ausgelöst wird, was wir Unfall nennen. Ich hätte gern nur noch einige Artisten, Perrier zum Beispiel. Sehen Sie, so lernt man diese berühmten Männer einmal persönlich kennen. Das ist doch eine Chance. Wie? Ich wollte bloß nicht vor dem Auftritt... Hey du, Stallbursche, ruf mal Perrier. Halt! Auch Roberto, Marti, Rensch, Hansen, alle. Alle, die fertig sind, sollen hierher kommen. Vorerst. Könnten wir uns nicht besser ins Büro setzen? Nein, nein. Was denken Sie? Ich will ja den Rest der Vorstellung noch sehen. Unglaublich, dass heute Abend. Ich hätte beinahe meine Aufgabe vergessen. Ich will sie auch gar nicht lange in Anspruch nehmen. Hammermann? Ja? Ist der Kontrolleur anwesend? Ja. Ach, bitte holen Sie ihn doch her. Er möchte die Freundlichkeit haben, einen... Jawohl, Herr Direktor. Was ist das für ein Kontrolleur? Ein Vertreter der Regierung. Er kündigte sich schriftlich an und wohnte einigen Vorstellungen bei mir. Vorzüglich. Und was sagt der Herr zu den Leistungen? Zu allem hier? Zu dem Unfall? Wir sprachen ihn noch nicht. Wir haben ihn nicht zur Kenntnis genommen, weil wir seine Funktion grundsätzlich ablehnen. Wir sind frei. Wir verantworten selbst, was hier geschieht. Aha. Ja, so ist das wohl. Ja, ja. Und nun... Wir haben keinen Grund, unhöflich zu sein. Vielleicht ist der Herr Ihnen nützlich. Vielen Dank, Herr Direktor. Sie lassen den Menschen nicht entgelten, dass er auch Beamter sein muss. In Ihrer Welt ist man großzügig. Herr Direktor? Tja, also und hier wären Roberto und Marti Perrier Hansen. Sie kennen sie ja alle. Das ist der Polizeiinspektor Heller. Er hat ein paar Fragen. Hast du den auch erfunden, Marti? Es würde mich nicht wundern, aber... Sie glauben nicht, wie ich mich freue, meine Herren, Ihnen die Hand drücken zu dürfen. Großartig, großartig. Gleich ein halbes Dutzend der größten Artistennamen unserer Zeit. Was meinen Sie, wie mich die 3000 da drinnen beneiden würden, könnten Sie mich sehen? Und womit habe ich das verdient? Mit einer Tätigkeit, die Ihnen, sagen wir, unfreundlich vorkommen muss. Nein, bitte. Vergessen Sie den Polizeiinspektor. Ich bin einfach ein begeisterter Zuschauer. Ich bin ungefährlicher als einer Ihrer Gummibälle, Herr Perrier. Übrigens, wundervoll Ihre große Nummer mit Herrn Marti. Wem sage ich das? Und das war improvisiert, aus dem Augenblick heraus? Das war es doch wohl, nachdem Mademoiselle Chamus so bedauernswert... Es war sehr wichtig, dass Perrier heute nicht ausfiel. Also war nötig... Wenn es nicht ungalant wäre, taktlos gar und gefühlsroh, würde ich sagen, die Nummer hat gewonnen. Bleiben Sie dabei. Sie ist größer geworden, tiefer, hintergründiger. Der Humor... Aber kommen wir zur Sache. Mademoiselle Jamy hatte keine Feinde im Zirkus? Nein. Ganz bestimmt nicht. Herr Perrier? Nein. Sie hat sich freiwillig aus eigenem Interesse an der Nummer des Feuerspringers beteiligt? Gewiss. Herr Perrier, sind Sie auch der Meinung? Freiwillig? Das ist doch selbstverständlich. Es gibt keinen Artisten, der nicht freiwillig... Warum eigentlich... Entschuldigung, Herr Direktor, es geht mich nichts an, aber ich möchte dennoch fragen. Warum eigentlich wurden solche primitiven, kunstlosen und gefährlichen Schaunummern hier probiert? Bei dem die Zirkusdirektion muss auch an morgen denken. Sie muss das Gras wachsen hören, die Erwartungen des Publikums vorausspüren. Nun ja, der Beifallssaal kann für Perrier lässt vermuten, dass die Erwartungen des Publikums... Darf ich dazu ein Wort sagen? Ja, bitte, Herr Roberto. Der Direktor hat recht. Es ist eine sonderbare Sache mit der Erwartung des Publikums. Der Teufel mag wissen, was es eigentlich will. Heute jubelt das Klatschbeifall, in einer Woche vielleicht... Schon gehend ist gelangweilt. Sie wissen, Hosiana und kreuzige ihn. Es kann nichts näher liegen, als Vorbereitungen zu treffen, um derartigen, durchaus möglichen Stimmungsschwankungen zuvorzukommen. Die anderen aber, Sie etwa, Herr Heller, haben ebenfalls recht. Sie stellen die Frage, was ist das eigentlich, das Publikum? Und Sie antworten, ein Beieinander von lauter vernünftigen Einzelwesen, Menschen, die unvoreingenommen mit der Erwartung zu uns kommen, dass ihnen gutes, bewunderungswürdiges, begeisterndes vorgeführt wird. Sie spenden Beifall, sobald sie gefangen, verzaubert sind. Sie werden gehört haben, dass diese beiden Auffassungen hier im Streit lagen. Der Streit ist entschieden. Wie durch ein Wunder wurde er entschieden. Vielleicht dadurch, dass für uns das Publikum zu einem Einzelnen wurde. zu einem ganz bestimmten Einzelnen, dem wir zutrauten, bis in unser Herz sehen zu können. Entschieden, Roberto? Was ist entschieden? Durch welches Wunder? Ist es kein Wunder, wenn Santuzza unter Mr. Ranch die Kabriole springt, obgleich sie schon seit Wochen nicht mehr in der Morgenarbeit geritten werden kann? Ist es kein Wunder, wenn Marty und Perrier... Ja, ja, das ist es. Es lässt sich nicht leugnen. Der Streit wurde entschieden, weil wir begriffen, dass die Entscheidung darüber, ob der Zirkus bestehen oder untergehen wird, bei uns liegt. Bei uns selber. Die Entscheidung liegt in unserer Arbeit, in deren Wert, in deren Zauber, in deren Kunst. Und sie liegt eben nicht beim vergeblichen Willen, bei dem vergeblichen Laune des Publikums. Ist das richtig, Herr Direktor? Ja. Es scheint so. Geben Sie mir Ihre Hand, Roberto. Sie auch, Perrier. Sie alle. Marty, Rensch, Hansen. Wir haben einen schweren Verlust erlitten und wissen noch nicht, wie schwer er ist. Wir wollen so nicht fortfahren. Ich schwöre Ihnen bei den Wunden und Schmerzen der Chamü. Ich werde dem Zirkus die Treue halten, solange ich solche Artisten habe. Herr Direktor! Herr Direktor! Hm? Den Kontrolleur, den Kontrolleur, den gibt es ja überhaupt. Euch. Euch bitte um Verzeihung. Ich bin ein wenig außer Atem. Der Herr Kontrolleur war leider nicht mehr herbeizuschaffen. Er hat den Zirkus nach der Dressurnummer verlassen. Wir brachten als Ursendung ein Hörspiel von Werner Wilk, Der Kontrolleur. Die Personen und ihre Darsteller waren Direktor Walter Süßengut, Sekretär Hammermann Erich Fiedler, Mademoiselle Chamü Ilse Kiewitz, Clown Marty Walter Blum, Drahtseilartist Roberto Hans Putz, Jongleur Perrier Klaus Miedl, Dompteur Hansen, Eduard Wandrei, Kunstreiter Range, Horst Niendorf, Polizeiinspektor Heller, Karl Helmer, Feuerspringer Power, Pelz von Villinau. Aufnahmeleitung Liesel Jakob, Schnitt Gisela Hegner, Ton Klaus Kien. Regie Heinz von Kramer. Eine Produktion des RIAS aus dem Jahr 1959. Einen wesentlichen Diskursraum öffnet das Hörspiel durch die titelgebende Figur des Kontrolleurs. Ein bloßes Gerücht über einen anonymen staatlichen Prüfer im Publikum etabliert eine unsichtbare, aber allgegenwärtige Kontrollinstanz. Werner Wilk untersucht hier auf eloquente Weise die psychologische Macht von Überwachung und Autorität. Interessanterweise zeigt das Stück, dass diese Autorität gar nicht physisch real sein muss, um reale Konsequenzen zu erzielen. Obgleich der Kontrolleur sich letztlich als Erfindung entpuppt, entfaltet allein die Vorstellung des Beobachtetwerdens eine transformative Kraft. Unter dem fiktiven Blick dieser höheren Instanz wachsen die Künstler wieder über sich hinaus und besinnen sich auf ihr innerstes künstlerisches Gesetz. Gleichzeitig beleuchtet die Erzählung schonungslos die tragischen Opfer eines solchen erbarmungslosen Systems. Anhand des Schicksals einer jungen Artistin, die sich den neuen tödlichen Anforderungen des Sensationszirkus anpassen will und dabei lebensgefährlich verbrennt, wird die moralische Verantwortungslosigkeit des reinen Kommerzes offengelegt. Wir kommen zum Ende der heutigen Sendung. Zum Abschluss des heutigen Hörspieltermins hören Sie nun noch Backstar von David Bowie.